Zur Gratulation zur Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK schickte ihm der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Rumäniens, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei des Neuen Jugoslawiens, der Vorsitzende der Ägyptischen Vereinten Partei für nationale Fortschritte und Vereinigung, der Leiter des äthiopischen nationalen Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Stellenkomitees, der Vorsitzende des Schweizerischen Korea-Komitees und der Landesvorsitzende der Kulturgesellschaft für Australien. DVK-Freundschaft, Glückwunschtelegramme und Briefe. Darin haben sie hervor, Genosse Kim Jong-un sei zum höchsten Amt der DVK gewählt worden, was ein großes, bedeutsames und glückliches Ereignis Südkoreas und der Menschheit bedeute. Die DVK werde unter seiner Führung die feindliche Politik der USA und deren Sanktionen zurückweisen, die 5-Jahres-Strategie für staatliche Wirtschaftsentwicklung, die auf dem Parteitag vorgelegt sei, erfolgreich durchsetzen und den Frieden auf der koreanischen Halbinsel standhaft erhalten.